Kundgabe 6420. Empfangen durch Bertha Dudder am 9.12.1955. Ewige Verdammnis. Licht. Wille des Luzifer. In meinem Reich wird unausgesetzt Licht in Empfang genommen und Licht ausgestrahlt. Der Lichtstrom flutet ununterbrochen und beseligt alle Wesen, die lichtempfänglich sind. Ihre ständig sich erhöhende Seligkeit erhöht auch ständig ihre Liebefülle. Und so müssen diese Lichtwesen auch ununterbrochen tätig sein, weil die Liebe sie dazu antreibt. Und ihre Tätigkeit besteht im Weiterstrahlen des Lichtes, das sie von mir empfangen, weil sie die Qual der Finsternis kennen und allen Seelen helfen wollen, dieser zu entfliehen. Sie verbreiten Licht auch in den dunklen Sphären. Nur müssen sie dort annahmewillige Seelen finden, die das Licht begehren. Jede willige Seele empfängt Licht. Ich stelle keine anderen Bedingungen als die, dass die Seele will, dass ihr Licht werde, um sie dann auch reichlich mit Licht zu versorgen, direkt oder durch Licht- und Liebeboten, die in meinem Auftrag tätig sind. Und ob eine Seele weilet in der tiefsten Finsternis, ihrem Verlangen nach Licht wird immer entsprochen. Und es bedeutet dies schon Erlösung aus der Finsternis. Denn meine ständige Sorge gilt doch der Befreiung der Seele aus der Tiefe, der Rückführung in mein Reich, wo Licht und Seligkeit ist. Glaubet ihr also, dass ich eine willige Seele unbeachtet in der Tiefe ließe? Glaubet ihr, dass ich sie schmachten ließe, dass ich mich nicht ihrer erbarmte, so sie verlangt, der Finsternis zu entfliehen? Euch Menschen wird gelehrt von ewiger Verdammnis. Und es ist dieses Wort gleich einem Richterspruch eines zürnenden und strafenden Gottes, der ich nicht bin. Ich bin ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit. Weil meine Gerechtigkeit euch bedenken muss, eurem Seelenzustand gemäß, der oft so schrecklich ist, dass nur die tiefste Tiefe euer Aufenthalt sein kann, darum tut meine Liebe alles, um euch vor diesem Los zu bewahren. Und meine Liebe holt euch auch aus dieser Finsternis heraus, wenn ihr mir nur keinen Widerstand leistet. Der Widerstand ist es, der mich hindert, dass meine Liebe sich den Seelen nahet, denn ich zwinge sie nicht zur Seligkeit. Wo aber der Widerstand nachlässt oder ganz aufgegeben ist, dort kann nun auch mein Liebestrahl seine Wirkung ausüben. Dort kann Licht einströmen in Fülle und ein qualvoller Zustand wird beendet sein für ewig. Und nun wisset ihr auch, dass ich keine ewige Verdammung will, dass ich befreie jede Seele, die nach Befreiung verlangt. Denn dafür starb ich am Kreuz, dass diese Erlösung, diese Befreiung aus der Gewalt des Satans stattfinden kann, weil laut göttlicher Gerechtigkeit die Sünde euch in der Tiefe gefesselt halten müsste und ewig es daraus keine Befreiung geben könnte, wenn nicht die Sündenschuld getilgt worden wäre, eben durch das Kreuzesopfer. Und dieses Kreuzesopfer wurde für alle gebracht. Kein Wesen ist davon ausgeschlossen. Und darum kann es auch aus der Hölle eine Erlösung geben für die Seele, die ihr entfliehen will. Und glaubet ihr wohl, dass mein Gegner von dieser Erlösung ausgeschlossen wäre? Glaubet ihr, dass nicht auch er in den Segen meines Kreuzesopfers gelangen könnte, wenn dies sein Wille wäre? Dass er aber noch immer wütet gegen mich, dass er alle Mittel anwendet, um mich euch Menschen zu entfremden, dass er die Menschheit so beeinflusst, dass sie auf einem Geisteszustand angelangt ist, der eine Auflösung der Erdschöpfungen erforderlich macht, das ist ein Zeichen, dass sein Wille sich noch nicht gewandelt hat. Es ist ein Zeichen, dass er noch in stärkster Gegnerschaft steht zu mir, dass es ihm nicht daran gelegen ist, zurückzukehren zu mir. Aber er ist voller falsch, und was er unternimmt, er tut es immer nur in der Absicht, Seelen zu gewinnen, die er zu verlieren glaubt. Denn wahrlich, seine Willenswandlung würde von mir unterstützt werden durch ungewöhnliche Liebeanstrahlung, und das Rettungswerk an diesem erstgefallenen Wesen wäre gelungen. Doch dieser Zeitpunkt ist noch endlos fern. Einmal aber werde ich auch ihn gewinnen, weil meine Liebe kein Wesen auf ewig verdammt. Amen.